Tammany Hall begriff, dank ihres feinen Gespürs für alles, was ihre Herrschaft stören konnte, dass man sich des Problems würde annehmen müssen. Bürgermeister George McClellan Jr., der Sohn des Bürgerkriegsgenerals George B. McClellan, suchte nach Ersatz für Commissioner William McAdoo. Fündig wurde er in der Person eines derben, schillernden, rundum amerikanischen Militärs namens Theodore A. Bingham, Spitzname der General. Bingham war ein imposanter Yankee und mit Haut und Haar Soldat. Er war groß und schlaksig, glich, wie ein Reporter es ausdrückte, einem ausgehungerten Panther in ständiger Bewegung. »Er ist in jeder Hinsicht Soldat«, befand die Los Angeles Times, »ein wandelndes Abbild von Tatkraft, rauer Eleganz und Wagemut.« Der Stammbaum des Generals bestand aus Geistlichen und Kriegern, einerseits Soldaten aus dem Unabhängigkeitskrieg, andererseits Kirchenmänner aus Connecticut. Nach seinem Abschluss als Jahrgangsbester in Yale folgte er seinen Vorfahren an die Militärakademie West Point und erhielt sein Offizierspatent als Second Lieutenant. Einen Kampfeinsatz sollte Bingham nie erleben. Sein Gebiet war das Ingenieurwesen. 1897 kam er im Rang eines Colonels als Bauaufseher nach Washington D.C. Nach einer erfolgreichen Zeit in diesem Amt wechselte er ins Weiße Haus, wo er in den Worten einer Tageszeitung Präsident McKinley als Major Domus, Tambourmajor, Privatsekretär oder Ähnliches diente. Nur schwer kann man sich den barschen, aufbrausenden Bingham als Vermittler im Weißen Haus vorstellen. Doch er hatte ein Händchen für Organisation und die McKinleys waren sehr zufrieden. Mit Präsident Roosevelt lief es indessen weniger glatt. Zwischen den beiden kam es zu Reibereien und Ausbrüchen. Für zwei Theodores war das Weiße Haus nicht groß genug, urteilte ein Journalist. Ein mysteriöser Streit bei einem Dinner, Einzelheiten wurden nie bekannt, führte zum endgültigen Bruch. Bingham wurde zum Brigadegeneral befördert und auf einen Ingenieursposten in Upstate New York versetzt, wo ihm ein über 300 Kilo schwerer Lastkran aufs Bein krachte. Das Bein wurde amputiert und der General ging von nun an am Stock, den er gern schwang wie eine Kriegskeule. Seine Soldatenlaufbahn war zu Ende. Die Bestellung zum Commissioner des NYPD erfolgte also an einem Tiefpunkt seines Lebens.